ORAD.de, one app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Leider kommt heute am Montag, den 28. August, die Folge etwas später. Ich war gestern in Bad Segeberg bei den Kamai-Spielen mit der Family und das war sehr, sehr nett, mal wieder da zu sein. Und deswegen kam ich gestern nicht mehr dafür für heute schon eine Folge vorzubereiten. Morgen am 29. August geht sie dann wieder um 6.30 Uhr online. Kommen wir zur App. Eine iOS-App, nämlich der App Regenvorschau, trocken durch den Tag. Universal-App, Gratis-App, Versionsnummer 2.2 liegt vor, 22,5 MB groß. Sprache ist Deutsch, erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und hat bei 18 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Es gibt diese App auch in der kostenpflichtigen Variante. Auf die würde ich wahrscheinlich umsteigen, weil ich mit der App wirklich sehr zufrieden bin. Aber gratis kann man sie sich erstmal anschauen. Regenforscher bietet eine kurzfristige Vorhersage der Niederschlagsentwicklung für beliebige Standorte in Deutschland basierend auf Radarmessungen. Nach dem Start der Applikation wird zunächst der Standort gewählt und durch die entsprechende Vorhersage geladen mit Regenwahrscheinlichkeit und Intensität für die nächsten 2 Stunden. Außerdem kann eine Karte geladen werden, die den aktuellen Niederschlag und dessen Bewegungsrichtung zeigt. Hinweis zur freien Standortauswahl. Beim Hinzufügen eines neuen Standorts muss die Karte verschoben werden, bis der gewünschte Ort unter dem schwarzen Kreuz erscheint. Der blaue Punkt markiert lediglich den aktuellen Standort und dient nur zur Orientierung. Internetverbindung ist benötigt, um das vorherzusagen. Dann habt ihr die Regenschlagswahrscheinlichkeit einmal als Regenradarkarte und auch Balkendiagramm und eine Verlaufskurve in Prozent. Das Ganze ist unglaublich genau und sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.